Wie sieht die Dynamik zwischen Politik- und Wirtschaftsprofessoren aus? Sie wird bestimmt von der herrschenden Lehre der Wirtschaftswissenschaften, dem Keynesianismus. Er konnte nur deshalb zur herrschenden Lehre werden, weil die Politik des verstaatlichten akademischen Bildungssystems seine Lehrstühle finanziert und subventioniert. Der Keynesianismus begreift Wirtschaftswissenschaften nicht als das Verhalten der Menschen, die die Wirtschaft konstituieren. Er begreift sie dementsprechend auch nicht als das Studium der Anreize, die das Handeln der Menschen bestimmen. Der Keynesianismus ist vielmehr eine Wissenschaft der Töpfe. Wenn es ein Problem gibt, so fragt er nicht, welcher Fehlanreiz das Verhalten der Menschen so gesteuert hat, dass das Problem entstanden ist, sondern er fragt, wo bekomme ich den Topf Geld her, damit ich das Problem mit der Schaffung neuer Nachfrage übertünchen kann? Im Keynesianismus gibt es keine freien Menschen, die in freiwilliger Handlung in Tauschbeziehungen zueinander treten, weil es für sie von Nutzen ist, sondern es gibt nur die großen Aggregate der Volkswirtschaft, nämlich die Konsumenten, die Unternehmen, die Banken, den Staat und das Ausland. Zwischen diesen Aggregaten oder Makroeinheiten, im Gegensatz zur Mikroeinheit Mensch, fließen dann in großen Modellen gewaltige Ströme an Geld und Gütern in gegenläufiger Richtung hin und her. Die Wirtschaft wird zu einem schönen Kreislauf, gleich einem menschlichen Blutkreislauf, der immer nur schön am Zirkulieren gehalten werden muss. Wenn irgendein Problem auftritt, dann, weil einer der Sektoren nicht genug Geld ausgegeben und so nicht genug Nachfrage entfaltet hat. Die Nachfrage ist überhaupt der Fetisch dieses ganzen abgestürzten Zweigs der Volkswirtschaftslehre. Wenn die Menschen mehr sparen und weniger konsumieren, Alarm, die Nachfrage geht zurück. Wenn der Staat seine Finanzen konsolidiert, Alarm, die Nachfrage geht zurück. Wenn das Ausland weniger Güter von uns importiert, Alarm, die Nachfrage geht zurück. Deshalb zerbricht sich die herrschende keynesianische Priesterschaft ständig den Kopf darüber, wie jeder noch so kleine Nachfragerückgang sofort kompensiert oder besser überkompensiert werden kann. Denn Nachfrage ist Wachstum und Wachstum, da waren wir uns bis vor kurzem noch drüber einig, ist eine gute Sache. Schon allein, weil sie die Steuerkassen füllt. Am deutlichsten wird die Schizophrenie dieses Wechselspiels zwischen Politik und den Priestern der Nachfrage, wenn man sich vor Augen hält, dass die linken Grünen, die uns ständig erzählen, dass das Wirtschaftswachstum unser Untergang sei, zu den größten Befürwortern der angeblich wachstumschaffenden, schuldenfinanzierten Ausgabenpolitik des Staates zählen. Die Wahrheit ist natürlich, dieser Nachfrage durch Schuldenunsinn wirkt das Wachstum ab. Wenn die Grünen das zugeben würden, wäre es wenigstens nicht mehr schizophren, sondern nur noch dumm. Selbst das wäre für diese Herrschaften schon ein Fortschritt. Und das ist genau die Eigenschaft, die die Protagonisten der keynesianischen Schule so attraktiv für die Politik macht. Die Politik lebt davon, sich immer neue Aufgaben zu suchen, immer neue Felder zu erschließen, mit denen sie die Menschen beglücken und abhängig machen kann. Dafür muss sie Geld ausgeben. Und Geld ausgeben schafft was? Sie kommen nicht drauf.